Gedanken sind frei, wer kann sie erwarten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Im Sommer ist gut lustig sein, auf hohen wilden Bergen. Dort findet man die Blitzelein, mein Herz verliebt der Schätzlein. Von mir mag ich nicht scheinen. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, dies alles sind nur vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und bauen entzwei. Die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Im Sommer ist du lustig sein, lustig sein. So sei es, wie es will, und wenn es sich findet, und alles, alles sei in der Stille, nur als in der Stille, als in der Stille. Mein Wunsch und Begehren, niemand kann wehren, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Du singst so fröhlich hier, bis Vögelein im Rase. Ich steh so traurig bei Kirchentür, wär ich doch tot, wär ich bei dir doch muss, ach muss ich immer den Kopf. Weil du so klagst, der lieb ich entsage. Und ist es gewagt, und ist es gewagt, so kann ich nicht klagen. So kann ich im Herzen stets lachen und scherzen. Es bleibe dabei, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei.